Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase? Bei den Grünen läuft ja nach den letzten beiden Landtagswahlen alles total smooth und rund, aber im Netz sieht das ein bisschen anders aus. Da war ja Angela Merkel lange die Hauptzielscheibe von rechten Trollen, aber die haben sich jetzt einen neuen Gegner gesucht. Die Grünen sind nämlich an allem schuld. Netzreporterin Martina Schulte, inwieweit stehen die Grünen denn jetzt besonders unter Beschuss? Also im Faktenfinder der Tagesschau sagt die Forscherin Julia Ebner, sie haben in der letzten Zeit immer wieder organisierte rechte Hasskampagnen gegen die Grünen beobachtet. Julia Ebner forscht am Londoner Institute for Strategic Dialogue zu Hass im Netz und sie meint, die Grünen seien zu so einer Art Hauptfeind rechtsextremer Akteure geworden, weil sie eben für all das stehen, wogegen rechte Trolle kämpfen. Diversität, Multikulturalismus, Feminismus und gesellschaftlicher Liberalismus. Aktuell kann man das zum Beispiel beobachten, so einen rechten Shitstorm gegen den Freiburger Stadtrat Sebastian Müller. Hat der irgendwas Besonderes gemacht? Der hat sich nach dem Vergewaltigungsfall in Freiburg im Netz zu Wort gemeldet und hat auf seiner Facebook-Seite einen Aufruf gepostet, einen Aufruf zu einer Demonstration. Und da schrieb er, ich zitiere, ich bin es leid, dass in Freiburg und anderswo immer wieder Gruppen versuchen, unsere Trauer und unser Entsetzen über schreckliche Verbrechen politisch auszuschlachten. Meine Gedanken und mein Mitgefühl sind mit dem Opfer, deswegen rufe ich auf, am Montag gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen und gegen die Instrumentalisierung des Opfers zu demonstrieren. Und das Ergebnis war halt eben ein rechter Shitstorm. Was wurde da shitgestormt? Man bezeichnet ihn als unterbelichtet. Ein User schreibt hier bei Facebook, hoffentlich trifft es das nächste Mal sie oder ihre Familie. Sein Post wird über 1000 Mal weitergereicht. Tenor der Kommentare, Sebastian Müller, der grüne Gutmensch, der wolle halt sexualisierte Gewalt von Flüchtlingen wegdiskutieren. Das Watchblog Volksverpetzer, das so Hasskampagnen im Netz kommentiert, meint, was auf der Facebook-Seite von Sebastian Müller passiert sei, sei beschämend gewesen. Absurd an der ganzen Aktion ist übrigens vor allen Dingen, Sebastian Müller ist gar kein Grüner. Sondern? Er saß mal für Junges Freiburg im Stadtrat und diese Wählervereinigung war in einer Fraktionsgemeinschaft mit den Grünen. Trotzdem wird eben Müller bei Twitter von der AfD-Bundestagsabgeordneten als Grünen-Politiker und als grüne Pest bezeichnet. Mit solchen Shitstorms hatte auch Claudia Roth immer wieder zu kämpfen. Ja, ja, die ist ja quasi die Galionsfigur für rechten Hass. Dabei geht's oft gar nicht um ihre wirklichen Aussagen, denn ihr werden von Fake-Accounts oder rechten Blogs eben auch Aussagen zugeschrieben, die sie gar nicht gemacht hat. Zum Beispiel wurde behauptet, Claudia Roth wolle während des Fastenmonats Ramadan ein Alkoholverbot einführen, was sie nie gesagt hat. Was dann aber wieder bei der Ex-CDU-Politikerin Erika Steinbach angekommen ist, die daraufhin meinte, Claudia Roth solle doch eine Burka tragen und zum Islam konvertieren. Das ist nur ein Beispiel für Aufregung und also jetzt im eher rechten Rand des Netzes, da sorgen halt auch immer wieder Zitate eines grünen Politikers namens Tobias Weihrauch. Doch wie der Faktenfinder der Tagesschau schreibt, es existiert gar keinen grünen Politiker mit diesem Namen. Die Profile und Zitate, die von dem im Netz kursieren, die sind eben gefälscht, um die Grünen zu diskreditieren. Und diese Zitate, die kursieren da eben auch bis heute. Das hat wirklich eine Absurdität erreicht, ja, dass man schon, dass total einem ganz schwindelig wird. Aber das klickt halt gut, ne? Klar, also die österreichische Buchautorin Ingrid Brodnik, die hat 3 Bücher zum Thema Hassrede im Netz geschrieben. Die sagt eben auch im ARD-Faktenfinder, grünen Politikerinnen und Politiker würden halt eben oft absurde Dinge in den Mund gelegt, weil es für einen Teil der rechten Zielgruppe glaubhaft scheint, dass sie sowas sagen könnten. Rechte Bots arbeiten sich an grünen Politikern ab, die es nicht mal gibt. Zu Zitaten, die es auch nicht mal gibt. Dankeschön, Netzreporterin Martina Schulte. Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase?